Kurz noch ein technisches Detail, das bestimmt auch Ihre Bewunderung finden wird. Herzlich willkommen zur Sandy Eve Show an diesem sonnigen Sonntag mit Phil DB. Phil. Nicht am Mic. Am Turntable sind auch nicht. Heute sind wir digital. Er hat seinen Laptop mitgebracht. Traktor wird heute in der Stunde dazu noch etwas erzählen. Gerade erzähle ich. Rick Collaire am Mic. Grüßt sei Hagen da draußen, der bestimmt schon auf dem Weg hierher ist. Ich hoffe es. Ansonsten, mein Freund, wir hatten was vereinbart. Ja, ich höre jetzt schon auf, genieße die eine Stunde mit minimal elektronischen Klängen von Phil DB. Thank you. Thank you. Hallo, hier ist der Phil, ich bin 25 Jahre alt. Aber es war da. Ja, und ihr seht schon, den Phil haben wir jetzt am Mikrofon. Hallöchen Phil, schönes Set bis hierhin. Ja, danke dir. Macht auch sehr viel Spaß bis jetzt. Ja, um das nochmal zu erwähnen, Phil macht heute hier quasi live. Du darfst jetzt noch was dazu sagen, wie du heute angereist bist und welche Technik du hier am Start hast. Also im Prinzip bloß mit einem Laptop und dem Traktor Scratch und halt einem MIDI-Controller. Okay, und du bist mit Traktor Scratch zufrieden? Bis jetzt ja, ich kann eigentlich nicht klagen. Macht sehr viel Spaß. Sehr schön. Gut. Produzierst du? Ich will irgendwann mal dahin. Ist er noch nicht. Also nur ein DJ, der spielt und heute hier mit, ohne deine Platten, wie sagt man eigentlich dazu? Das, haben die einen speziellen Namen, die Platten mit den Signalen? Ja, genau, Timecode-Platten nennen die sich. Timecode-Platten. Ohne die, sondern wirklich nur digital vom Rechner. Genau, nur vom Rechner. Genau, so ist es. Und da mir gerade keine spontanen Fragen durch den Kopf schießen und der Phil schon wieder hier zappelt, weil er an seinen Laptop möchte, würde ich sagen, wir hören weiter rein und sprechen uns nochmal ganz kurz zum Ende, weil Phil hat nämlich zwei Tracks mitgebracht, die er hier vorstellen möchte. Ich habe einen dabei, den ich vorstellen möchte und ich will dann auch nochmal kurz drauf eingehen, wo Phil demnächst spielt. Aber genießt erstmal weiter sein Set. Bis später. We'll be right back. Gut, Phil, das ist die erste Platte, die du mitgebracht hast. Genau, das ist von meinem Kumpel, dem Alex. Besser bekannt unter dem Namen Digital Border. Auch bei MySpace zu finden. Den Track habe ich gestern erst bekommen von ihm. Ist wahrscheinlich ganz frisch. Hat auch noch kein Label oder irgendwas. Und nennt sich Leiterratte. Also, wem es gefällt, kann gerne mal bei MySpace nachschauen unter Digital Border. Wo wir gerade dabei sind. Ja. Du bist ja auch bei MySpace. Richtig, bei mir auch. Ich bin unter Philly Malistic zu finden. Philly Malistic. Na gut, für diejenigen, die das beides nicht schreiben können, Sandy Eve Show. Wir sind vertreten auch hinter dem myspace.com/Sandy Eve Show und wir sind Freunde, Phil. Gell? Genau. Und über, über Phil findet ihr dann auch die anderen Adressen. So, Nummer 1 läuft 7 Minuten. Sogar, ja. Danach werde ich noch einen Track spielen von dem anderen Kollegen, Andreas Thomas nennt er sich. Die beiden Leute, die spielen auch zusammen unter dem Pseudonym Faderfuckers. Und den werde ich danach noch spielen, den Track. Ja, und ganz hinten raus gibt es die Pussy Gourmets mit ihrem neuen Track Twisten statt der Elektronik. Ich habe es versprochen, ich spiele es als Schlusslicht heute. Da wir gerade schön am Quatschen sind, wo kann man dich denn demnächst hören? Also nächste Woche spiele ich zum Beispiel wieder hier in Dresden in der Koralle um 23 Uhr mit Jokerface. Und wer da Lust hat, kann da gerne natürlich vorbeikommen. Genau, dieser Aufruf an dieser Stelle, dass ihr etwas eher mal euren Arsch hochkriegt und in die Koralle geht, um den Filter zu hören, zu unterstützen und da zu feiern. Gut. Wolltest du sonst noch jemanden grüßen? Auf jeden Fall noch meinen Kollegen, den Kroko, der wahrscheinlich jetzt vorm Rechner sitzt und hört. Grüß dich, meine Sonne, ne? Und natürlich auch noch mein Schatz, der hier neben mir sitzt, sonst kriege ich wieder Schläge. So gehört sich das, Phil. Jetzt geht's weiter mit Musik. So, und das sind jetzt die Pussy Gourmets mit Dresden, Stadt der Elektronik. Den Track, den ihr gerade hört, könnt ihr auf Beatport herunterdownloaden, herunterziehen, herunterladen, beziehungsweise nein, kaufen. Käuflich erwerblich auf Beatport. Und für alle, die im Internet, MySpace dergleichen die Pussy Gourmets suchen, sind auch verlinkt unter der Sandy Eve Show. Viel Spaß. Erschien auf Accouchet 03.